werd nicht mehr, dann wäre ich nicht allein mit ihrem Herr. Doch, das sagt man mir, wenn es so einfach wär. Ich kann es nicht, erwider ich, es fällt mir doch so schwer.